Szene 3. Hören Sie zu, hier ist Otto. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Ha! Wiederholen Sie. 9, 10, 10, 11, 11, 12, 9, 10, 11, 12, bitte. Bitte, Otto. Bitte. Ja, Herr Müller. 2 und 2 ist 4. Ja, Herr Müller. 2 und 2 ist 4. Ist 3 und 3 6? Ja. Ja, 3 und 3 ist 6. Wie viel ist 4 und 4? 4 und 4 ist 8. Wie viel ist 6 und 6? 6 und 6 ist 10. 10? Nein, das ist nicht richtig. 10 ist nicht richtig? Nicht okay? 10 ist falsch? 6 und 6 ist 12. Oh, 12 ist okay. 12 ist richtig. Hm, richtig und falsch. Frage: Wie viel ist 6 und 6? Hm. 6 und 6 ist 12. Bitte? Richtig. Wie viel ist 5 und 6? Bitte? 5 und 6 ist 11. Bitte? Gut. Wie viel ist 5 und 5? 5 und 5 ist 10. Gut, das ist richtig. Hören Sie zu. Otto, wie viel ist 2 und 10? 2 und 10 ist 12. Richtig. Wie viel ist 3 und 10? 3 und 10 ist 13. 4 und 10? 4 und 10 ist 14. 5 und 10 ist 15. 6 und 10 ist 16. 7 und 10 ist 17. Gut und richtig. 6 und 10 ist 16. Sechs, 16, bitte. 6, 16, bitte. Ech, 6. Ech, 6. 6, 16. Sech, 16. 6, ist nicht 16. 6 ist nicht 16. 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. 18, 19, 20. 21, 22, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30. Wie viel ist 1 und 3, Otto? 1 und 3 ist 4. Und wie viel ist 1 mal 3? 1 mal 3 ist 3. 2 mal 3 ist 6. 3 mal 3 ist 9. 4 mal 3 ist 12. 5 mal 3 ist 15. Etc. und so weiter und so weiter. Ja, und so weiter. Frage: Wie viel ist 6 mal 3? 6 mal 3 ist 18. Bitte? Frage: Wie viel ist 7 mal 3? 7 mal 3 ist 21. Und 10 mal 3? 10 mal 3 ist 30. 31, 32, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 40. Tralalalalalala, tralalalalala. Eine Pause von 5 Sekunden.